in Marzessna. Buntholz ist fast ausschließlich aus Kärnten und Steiermark, aber mittlerweile auch ein bisschen länderübergreifend nach Slowenien. Iz Koroške in Štajerske največ surovin dobijo, zdaj pa tudi že nekaj iz Slovenije. Wichtiges Produkt, das ich noch nicht erwähnt habe, sind die Pellets zum Heizen, wo wir auch ca. 60.000 Tonnen pro Jahr produzieren. Pomemben Produkt je, tu so peleti, ki jih je 60.000 ton letno. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt gleich mit zwei Gruppen bitte. Eine Gruppe geht mit Herrn Knauder, eine Gruppe geht mit mir. Die englische Gruppe geht mit Herrn Knauder und die restlichen mit mir. Machen die Runde durch die Produktion und im Anschluss haben wir sicher auch noch ein bisschen Zeit, wenn Fragen sind, um das zu klären. Tako da kar takoj se razdelimo na dve skupini, ena bo šla z gospodom Knauderjem v angleščini, ena pa z mano v nemščini. In kar eni v en, obrat drugi v drug. Na koncu bo pa gotovo še čas za vprašanje. Dobro. Okay, dobro. Very good.